Hallo und herzlich willkommen zur 126. Ausgabe des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute wieder eine Expertin bei mir im virtuellen Studio, und zwar die Tabea. Hallo Tabea. Hi Thorsten, schön wieder dabei zu sein. Genau, und für alle, die in den letzten Folgen nicht so aufmerksam zugehört haben, erzähl doch mal, wer du bist. Ja, also bei dem Thema konnte ich ja quasi gar nicht widerstehen und habe auch nicht lange überlegt. Also ich komme aus dem öffentlichen Dienst, habe lange Jahre in der Kommunalverwaltung gearbeitet, bin Wirtschaftsinformatikerin und habe 2020 ein Buch zu KI mit einem Co-Autoren geschrieben, und zwar zu Smart City. Und seitdem bewegt mich das Thema und eigentlich habe mich total gefreut, dass du das jetzt aufgreifst. In den letzten Monaten und Wochen war ja sehr viel los. Genau, also ich habe einen Go-To-Guy, wenn ich zu Film was brauche, und du bist quasi mein Go-To-Girl, wenn ich was zu KI brauche. Ja, gerne. Ja, also ich kann ja dann zu Ostern wiederkommen oder so. Genau, mal sehen, was die KI so schön versteckt hat. Aber wir sind eigentlich auf das Thema gekommen, KI, weil in der letzten Zeit ist ja, oder gerade zum Ende des Jahres, sind ja wahnsinnig viele so KI-Systeme aufgepoppt, die jedermann nutzen kann. Ich sage nur ChatGPT, Pictory und wie sie alle so heißen, wo man einfach und lustig spielen konnte. DALL-E, das eine Thema, was sogar, das war glaube ich sogar eine Tagesschau, DALL-E. Und da habe ich mir gedacht, lass uns doch mal welche ausprobieren und über die KIs und über die Ergebnisse im Podcast sprechen. Und wen nehme ich dafür? Natürlich Tabea Hein. Die KI-Experte. Naja, ich hoffe ja, wir kommen auch dazu zu schauen, ob das auch was wäre für die Verwaltung. Ne? So, also unser Fokus ist ja immer die Verwaltung, und das eine ist so ein bisschen das Spielen, ja. Also da hat natürlich jeder Spaß dran, sowas auszuprobieren und so. Und das andere ist, können wir das irgendwie auch in unsere Wirklichkeit integrieren? Ja? Macht das Sinn? Ist das für die Stadtgesellschaft irgendwie sinnvoll oder vielleicht für die Mitarbeiter in den Stadtverwaltungen? Was können wir damit anfangen? Ich denke, wir werden im Laufe des Podcasts drauf kommen, wie sinnvoll die Dinge schon einsetzbar sind und vor allen Dingen, wie wegweisend die sind. Aber lass uns einfach mal loslegen. Also wir haben hier eine ganz große Liste. Wie immer findet ihr die Links zu den Dingen, die wir hier ansprechen, und vielleicht auch noch ein bisschen mehr in den Shownotes. Da könnt ihr das Ganze selbst ausprobieren. Ich werde dahinter schreiben, ob man Login braucht, und manche sind auch tatsächlich mit Paywall. Die haben wir jetzt alle nicht bedient, also nicht ausprobiert, die mit Paywall, weil die teilweise recht preisintensiv sind. Aber alles, wo man sich irgendwie einloggen konnte mit einem eigenen Konto oder die man so frei nutzen kann, die haben wir jetzt mal einfach ausprobiert, die wir gefunden haben. Und da fangen wir jetzt einfach mal an, und zwar mit dem Thema Audio, weil nichts liegt in einem Audio-Podcast natürlich näher als das Thema Audio. Und da ist mir die Plattform Aiva aufgefallen. AIVA. Und zwar auf dieser Plattform kann man sich Musik komponieren lassen, in verschiedensten Stilen. Und das habe ich mal gemacht und habe mir hier mal eine Art Intro bauen lassen. Das hört ihr jetzt. Es hat sowas von gefällig, ne? Also nett anzuhören. Irgendwie so zwischen Kaufhausmusik, so, ne, was man früher so gehabt hat. Kaufhäuser gibt es ja auch kaum noch, aber und ja, irgendwie so nice, ne? Nichts, was, wo man sich drüber aufregen würde, aber irgendwie auch nicht so der richtige Knaller. Aber wenn man mal so auf die Schnelle was braucht, glaube ich, ist das schon verwendbar, ne? Oder was denkst du? Ja, ich finde es auch echt gut und gelungen, was da rauskommt. Also was mir eingefallen ist, ich habe ja früher mal in Bars und Ähnliches gearbeitet, und man kann hier auch so Radiostationen quasi sich auswählen. Der generiert halt on the fly Barmusik, die so hinten so in der Pianobar, Pianobar hat man normalerweise ein Piano stehen, wo einer spielt, aber die so in der Bar so im Hintergrund, so dudeln kann. Und dann kann man sich verschiedene Stilrichtungen aussuchen. Man kann ja auch ganze Konzerte schreiben lassen von dieser KI. Das klingt für meine Ohren, ich bin natürlich kein Musiker, ganz gut. Vielleicht sollte sich das mal der ein oder andere Musiker auch mal anhören, wie da die Harmonien so passen. Also für mich klingt es interessant. Und was ich als Podcaster natürlich ziemlich cool finde, man kann auch diese einzelnen Musikstücke, die werden spurgetreu aufgenommen. Also es wird für jedes Instrument eine eigene Spur auch generiert. Und ich kann die Musik, die dann quasi erschaffen wurde, auch nachbearbeiten. Kann man auch Klassik und so? Oder? Man kann auch Klassik. Hast du mal Klassik probiert? Oper? Ja, Symphonie. In der Oper, da muss ja mal einer singen. Mit dem Singen tut sich die KI noch schwer. Aber Symphonien kannst du schreiben lassen. Also kann auch tatsächlich die Tonarten angeben, wie es geschrieben werden soll. Also das, also für mich funktioniert das ziemlich cool, wenn man mal so ein bisschen Musikuntermalung braucht. Nachteil, das Ganze also ist nicht rechtefrei. Aber wie kannst du es dann einsetzen? Also wenn du jetzt Musik dir schreiben lässt, könntest du es jetzt für deinen Podcast benutzen oder wäre das jetzt schon wieder verboten oder wie sind die Rechte da? Eigentlich das verboten. Also ich werde jetzt für diese, weil wir ja drüber sprechen, werde ich das kurze Stück hier. Naja, das ist ja Vorführung, eine wissenschaftliche. Genau, hier einbauen. Aber du kannst es natürlich kaufen auch bei der Firma. Du sagst, das ist genau das, was ich will und dann kannst du gegen Einwurf von Münzen oder Scheinen, kannst du das Ganze dann auch benutzen. Aber funktioniert cool, also ich bin begeistert, man kann sich mehrere Musikstücke bauen lassen, 3 Stück im Monat kann man sich runterladen im kostenlosen Bereich und ja, diese Radios sind halt auch ziemlich cool, das kann man so schön nebenher dudeln lassen, ja, funktioniert gut. Ja, nette Alternative, ne? Zu was anderem vielleicht, was Geld kostet. Genau, und wenn wir gerade bei Audio sind, machen wir weiter mit Bildern. Da sind ja tatsächlich... DALL-E ist ja hier durch die Medien gelaufen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Dann kann man durch Eingabe von Texten oder von Aufgaben, kann man sich hier verschiedenste Bilder generieren lassen. Da gibt es auch noch dieses MEPA-AI, was genau das gleiche macht. Oder Stable Diffusion macht es auch. MEPA-AI kostet ziemlich viel Geld, da weiß ich leider nicht, wie gut das ist. Stable Diffusion macht auch ganz gute Bilder. Ich habe mal ein paar machen lassen. Wir haben uns im Vorfeld schon drüber unterhalten und amüsiert. Mhm. Und zwar habe ich mal Cover für den E-Government-Podcast bauen lassen. Und Tabea, was fällt dir auf, wenn du dir diese Cover anschaust? Ja, also ich habe es auch selbst mal ausprobiert mit Stable Diffusion, mal so ein paar Bilder zu machen, irgendwie so die surfende Ananas oder irgendwelche Sachen. Das ist ja manchmal dann doch sehr lustig. Aber es ist doch hier mit deinem Thema sehr, sehr beschränkt, muss man sagen. Also ich war schon ein bisschen enttäuscht. Es ist so farblich, es ist so schwarz-weiß, gelb, dunkelblau vorbeigelaufen. Es ist eigentlich fast immer ein Mikro, glaube ich, drauf, bei allen, glaube ich sogar. Genau. Und ja, dann sind manchmal so verzerrte Bilder von Menschen drauf, wo man so denkt, ui, das möchte ich mir aber nicht anhören, wenn man hinterher so aussieht vielleicht. Es sind Schriften drauf, die man nicht wirklich erkennen kann. Also man weiß nicht, ist das jetzt irgendwie eine andere Sprache? Also es scheint Probleme zu haben mit Texten. Da kommt dann so raus irgendwie so. Also man kann es nicht wirklich lesen. Das könnte eine andere Schrift sein, aber ich glaube eigentlich nicht. Es sieht mehr so nach Fantasie aus. Ja, also das fand ich jetzt so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also was hast du so gedacht im ersten Moment? Ja, im ersten Moment ist mir ich habe das auch mehrmals durchlaufen lassen. Ich werde auch 2 Bilder da mit in die Shownotes reinmachen. Mir ist aufgefallen, dass die Podcast-Cover entweder ein Mikrofon enthalten oder 2 Männer. Also das heißt, die KI geht davon aus, dass ein Podcast entweder irgendwas mit einem Mikrofon zu tun hat, also zumindest das Cover, oder von 2 Männern betrieben wird, von 2 weisen Männern. Also das ist immer rausgekommen. Natürlich jetzt, ja, ist aber schwierig zu schließen, oder? Also lag es jetzt an Podcast oder lag es an E-Government? Was irgendwie vielleicht männlich-technisch besetzt ist oder so? Möglich. Also könnte es ja auch, ja. Möglich, aber ich würde in eine Wette eingehen, dass egal, was man mit Podcast eingibt, hier auch immer männliche Bilder rauskommen. Mhm, ja, müsste man vielleicht nochmal weiter durchprobieren, ne? Genau. Mit verschiedenen Stichworten, ja. Genau, an euch da draußen, probiert das mal aus und gebt uns mal Feedback dazu. Also ich werde das auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Und es kommt halt immer darauf an, was für Daten, auf welchen Daten die KI basiert. Ja, oder vielleicht auch, welche Worte du genau benutzt. Also kommt jetzt was anderes raus, wenn du irgendwie Digitalisierung benutzt, als wenn du E-Government benutzt oder Public Management, Public Sector oder öffentliche Verwaltung oder so, ne? Das Das stimmt. wäre auch noch die Frage, ob es auch noch sprachlich abhängig ist. Also erstens mal von der Sprache, also ist es jetzt Englisch oder Deutsch oder eine andere Sprache? Und zum anderen von der Wortwahl an sich, also wie genau das funktioniert, ne? Weil wir halt die Hintergründe auch nicht so richtig kennen, ne? Naja, diese drei genannten zumindest sind alle in englischer Sprache. Also man muss da in Englisch angeben. Ja, also die Ergebnisse, man sieht Ergebnisse, man sieht, wohin es gehen kann, wohin es gehen wird. Da ist noch ein bisschen was zu tun, weil Bilder oder Cover in dem Fall sind es tatsächlich noch nicht. Außer, dass sie die Abmessung von einem Cover haben. Aber man kann sich Inspiration holen. Ja, also ich denke auch, bei anderen Themen habe ich auch gute Bilder gesehen, also wo ich so dachte, oh, das ist aber kreativ oder ja, das gibt mir irgendwie eine Anregung, dass ich vielleicht eine eigene Gestaltung damit mache. Aber da fand ich es jetzt, ja, war irgendwie so ein bisschen enttäuschend, ja. Also. Das stimmt. Also man kann die Bilder, so wie sie jetzt, wie sie rauskommen, noch nicht wirklich sofort verwenden. Man muss immer nacharbeiten oder man kann sich da Inspiration holen. Das ist so mein Eindruck. Ja. So, und was es mit Bildern oder was es mit Ton und Bildern auch noch gibt, ist natürlich auch Video. Und zwar gibt es da Pictory, heißt es. Da kann man sich ein Thema aussuchen, man kann ein Storyboard schreiben oder ein Storyboard erstellen lassen, auch automatisiert aus Artikeln oder aus Texten, die man da reingibt. Und ich habe das mal gemacht mit einem Artikel, den ich kürzlich geschrieben habe, mit einem Kollegen zusammen. Das Video werde ich einfach nur verlinken, weil das ist nur mit Musik unterlegt, das macht jetzt hier keinen Sinn, das abzuspielen. Aber mal anschauen. Man sieht auch hier, wo es hingehen kann. Man kann ja auch sehr viel auch noch nachbearbeiten. Das habe ich mir jetzt gespart, weil ich einfach mal sehen wollte, was da so roh rauskommt. So, du hast dir das angeguckt, das Video. Was sagst du? Also ich finde es schon ganz spannend, muss ich sagen. Also erstens habe ich mich gefragt, der Text, ist das mit der Länge irgendwie berechnet? Macht das Programm das von selbst? Kann man das irgendwie einstellen? Außerdem, also Bilder fand ich nicht schlecht, so von der Abfolge war auch recht schnell geschnitten. Schienen deutsche Städte zu sein, so, ja. Also die Kunsthistorikerin in mir hat schon gleich überlegt, welche Stadt könnte das sein. Ne? Also ich fand es ganz gut gemacht. Es war vielleicht inhaltlich nicht so super treffend, hat aber schon mal so eine Vorlage gegeben, ja. Genau, also ich Ja. habe hier auch nicht viel gemacht. Also ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe die Musik ausgesucht. Ich habe so ein bisschen eine treibende Musik genommen und nicht so eine. Am Anfang, die KI hat eine ganz langsame so Dudelmusik ausgesucht. Aber meinst du, da kommen die Schnitte auch her? Also wird Die es Schnitte vielleicht waren schon anders vorher so. geschnitten, Nee, wenn nee, ihr... die Schnitte waren schon Ah, vorher okay. so. Und ich habe den Eindruck, dass der das Bild oder den Film, der dahinter ist, die Szene, abhängig vom Text gemacht hat. Also ganz deutlich ist mir das aufgefallen an in dem einen Szene, wo drin steht Public Money, Public Code. Da hat er tatsächlich, das war ein Bild aus Frankfurt, wo dieses große Eurozeichen drauf war. Ah ja, genau. Ja, ich habe es gleich erkannt wegen der Straßenbahn. Ne? Die ist bei Ja, uns ja klar. ganz charakteristisch in diesem Türkis. Ja, da war, das ist ja das Zeichen von der EZB, ne? Da auf Genau. dem Willy-Brandt-Platz. Ja, du kennst dich in Frankfurt besser aus als ich. Ja, Aber klar. also dafür, dass ich überhaupt nichts gemacht habe, außer den Link zu den Texten reingetan habe. Und ich habe in der letzten Szene habe ich den Text noch ein bisschen angepasst. Aber ansonsten ist das so, kommt es raus. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die PowerPoint-Präsentation. Da kann man sich ja jetzt auch was vorschlagen lassen, ne? Also so eine Präsentationsvorlage, wenn man sagt, welche Themen man bearbeiten möchte. Also da gibt es ja auch schon sowas, wo man quasi von Text auf Bild schließen lässt. Aber dass das bewegte Bilder, also das finde ich schon Respekt. Also. Ja. Also ich find, es funktioniert auch ganz gut. Also das ist aber auch hier wieder eine schöne Inspiration. Man kann hier quasi dann davon anfangen, einen ordentlichen Film draus zu machen. Also die KI macht das noch nicht Ende zu Ende. Aber da hast du natürlich auch wieder die Problematik, ne? So ein bisschen so Urheberrecht und solche Sachen, ne? Muss man schon aufpassen. Also wenn wir jetzt mal so ein Stück Richtung Verwaltung denken, wie kann ich es dann einsetzen? Also das eine ist ja so ein bisschen die Inspiration, ja, das schon, ne? Eine Quelle für Kreativität. Und das andere ist so, ja, aber so richtig benutzen, dann kann ich es eigentlich nicht, ne? Das stimmt. Aber ich glaube, wir gehen mal noch eins weiter, weil wir hatten jetzt Bild, Video und Audio. Und jetzt gehen wir mal zu dem, was ein bisschen näher an dem Thema Verwaltung dran ist, und zwar Text. Oh ja, Texte. Da ist ja. Da hat sich ja so viel getan. Also Wahnsinn. Genau, genau. Und da ist ja ganz groß durch die Presse ist ja ChatGPT gegangen. Also ja. Als schon als Google-Killer bezeichnet worden und das Beste ja, seit geschnitten Brot. Genau. Ja, also wirklich alle sind dran. Man überlegt jetzt schon, wie macht man es mit dem Studium? Was liefern Studenten eigentlich noch für Seminararbeiten ab? Kann man das überhaupt irgendwie noch bewerten, wenn jetzt alle diese Tools benutzen, die es schon gibt? Genau, und ist auch schon benutzt worden, also im öffentlichen Kontext. Du hast mir einen Link geschickt gehabt, und zwar ist eine kleine Anfrage von diesem Tool geschrieben worden. Und die ist so gut formuliert, dass man nicht sieht, dass das eine KI geschrieben hat. Ja, also fand ich auch gut. Ich dachte schon erst, ob das vielleicht schon nachbearbeitet ist oder so. Also man checkt ja auch schon immer, ne, wenn in Social Media sowas auftaucht, ob das wirklich komplett echt ist. Aber es scheint doch so zu sein. Und man überlege sich jetzt mal, wenn man da so ein Ping-Pong-Spiel mit anfängt. Ja, also die Verwaltung würde jetzt vielleicht diese Anfrage auch mit einer KI beantworten. Also dann entweder drehen dann am Ende alle Däumchen oder sind alle total involviert und nur noch am Anfragen beantworten. Ne? Ein Mensch muss da ja dann schon noch dabei sein, um es vorher mal zu checken, ob es auch okay ist. Ne? Aber de facto genau diesen Ansatzpunkt, den gibt es ja schon. Den gibt es schon lange. Ich habe früher mal in so Support-Centern gearbeitet und da konnte man auch chatten mit den Kunden und Kundinnen. Und auf diese Chat, also man konnte gleichzeitig mit bis zu 8 Leuten chatten, weil, ich würde das noch nicht KI nennen, aber das Tool hat einem die Antworten vorgeschlagen. Und man konnte dann tatsächlich auswählen aus 2, 3 Antwortmöglichkeiten und damit das Gespräch führen. Also man konnte ganz fix quasi mit 8 Leuten, 8 Leute gleichzeitig bedienen. Ja, aber ich denke, das ist ja auch ein Einsatzbereich für die Verwaltung, ne? Also, dass man das so als Wissensmanagement-Tool im Hintergrund laufen lassen könnte, ne? Auch wenn ich Anrufe bekomme von einem Bürger oder so, sind vielleicht komplizierte, was weiß ich, Sozialgesetzbuch, irgendwelche Gesetzestexte, die ich nicht immer alle gleichzeitig parat habe oder wo sich auch viel ändert oder so und ich führe eine Beratung durch, wäre sowas ja auch gut, ne? Als Wissensmanagement im Hintergrund laufen lassen, kann ich immer schnell was nachschlagen, was aber nicht aus dem Internet kommt, sondern was schon vorher geprüft ist oder wo ich nur bestimmte Inhalte dann auch raushole, die dann auch rechtskonform sind. Ne? Genau, was ich da ganz wichtig finde, dass man mehrere Auswahlmöglichkeiten hat. Dass man nicht nur die eine Wahrheit bekommt, sondern dass man vielleicht 2, 3 verschiedene zur Auswahl bekommt und dann selbst noch als Mensch die richtige aussucht. Weil sonst kann ich die ganze Kommunikation nur mit der KI machen lassen. Und wenn KIs, die ja auch selbst lernend sind, diese Kommunikation führen, wissen wir, wo es hinführt, also derzeit. Ich erinnere an den Nazi-Chatbot von Microsoft. Ja, es schaukelt sich ganz schnell hoch und das ging ja innerhalb kürzester Zeit auch. Also das kannst du dann auch kaum noch überwachen. Da brauchst du dann schon wieder eine KI oder eine Automatisierung, die die KI überwacht. Genau, wer überwacht die Überwacher? Ja, also das kannst du dann immer weiterspielen. Ne? Aber hast du mal mit ChatGPT rumprobiert? Ja, so ein bisschen. Und ich habe auch im Internet einiges gelesen darüber. Ja, also ich finde, die Verbesserung eigentlich ist ja, das Ding hat so eine Art von Gesprächigkeit, würde ich es mal nennen. Also es ist ein nützliches Spielzeug auf der einen Seite. Irgendwo habe ich gelesen, es sei ein stochastischer Papagei. Also, ja. Das irgendwie, ja, also es ist uns halt so ein bisschen näher in dem, wie es spricht. Ja, es ist nicht so hölzern, sondern es führt eher so eine Art Dialog. Es scheint so ein bisschen so. Es kennt sich in verschiedenen Themen aus. Also es ist kein super Spezialist oder so, sondern man kann halt verschiedene Dinge fragen. Es ist auch so ein bisschen anregend, ne? Das, was wir jetzt mit den Bildern und so, mit dem Video auch schon hatten, kann vielleicht auch so ein bisschen kreativ inspirieren. Und es kann ja zum Beispiel auch Code schreiben, einfachen. Das habe ich aber noch nicht probiert. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was getestet hast. Das soll ganz gut gehen, habe ich gehört. Ja, meine Erfahrung ist, dass der meist nicht funktioniert, weil der halt nicht getestet wird. Da müsste quasi noch, die KI müsste dann quasi noch so ein Thema, ja, so ein Testthema haben. Also die müsste quasi einen Text in den Code schreiben und dann nochmal durchprobieren, ob der überhaupt läuft. Ja, ich glaube, das ist aber auch so eins der Probleme, ne? Also das, was diese ChatGPT und auch andere machen, ist ja predicten, ne? Also die sagen vorher. Und sie sind ja irgendwie so aus so einem Fundus an Internettexten. holen sie sich Informationen und da kann halt auch schnell mal was schiefgehen. Ne? Das würde auf diese Fehler dann auch in der Programmierung hindeuten. Wenn ich irgendwie Wellington mit Napoleon verwechsle, ne, dann ist das nicht gut für meine Seminararbeit. Also, das stimmt. Das ist, wenn Waterloo verloren ist, ne, dann da ist nichts mehr zu machen. Also mit solchen Dingen muss man halt rechnen, ne? Dass da Logikfehler drin sind. Ne? Lass nochmal ganz kurz ChatGPT gehen. Ich habe ChatGPT natürlich auch ein paar Aufgaben gegeben. Ich werde das meiste werde ich in den Shownotes schreiben, aber ich habe unter anderem mal ein E-Government-Gesetz für Deutschland schreiben lassen und ein Gesetz zur Digitalisierung der deutschen Verwaltung. Und weil man sich mit ChatGPT natürlich auch kontextbasiert unterhalten kann, habe ich direkt die Frage dazu gestellt, was könnten die Probleme dieses Gesetzes sein? Und hier hat auch ChatGPT tatsächlich was aufgeführt. Ein Gesetz zur Digitalisierung der deutschen Verwaltung könnte folgende Probleme mit sich bringen. Ich lese es bloß stichpunktartig. Erstens Finanzierung, zweitens Datenschutz, Datensicherheit, drittens Barrierefreiheit, viertens Fortbildung und Schulung und fünftens Integration von Privatunternehmen. Das sind genau die Themen, die wir haben. Also da ist wirklich viel genannt, ne? Also das war eine gute Recherche. Genau. Also könnte ich so abgeben und hätte meine Seminararbeit bestanden. Ja, 2-, ne? Irgendwas fehlt immer. Also irgendwas, der gute Lehrer findet immer irgendwas, was fehlt. 2- reicht, ist bestanden. Ja, aber ich hatte ja zu dir gesagt, du, wenn du schon sowas machst, ne, so E-Government-Gesetz, dann lass uns doch mal ein E-Government-Gesetz in Reimform präsentieren und das hast du ja dann auch durchgeführt. Ja. Das ist schon ganz interessant, was da rauskam. Also ich denke, wirst du das auch in den Shownotes zeigen? Also genau, das wird auch in den Shownotes mit drin sein. Ja. Auch mein E-Government-Gesetz in verständlicher Sprache für Kinder werde ich auch mit reinmachen. Wir hatten vorher drüber gesprochen. Das klingt sehr interessant, wobei hier das Thema Gesetz eher erklärend genutzt wird. Also es wird hier kein Gesetz geschrieben oder mit Artikeln geschrieben, sondern es wird erklärt, was ein E-Government-Gesetz sein könnte oder was das ist. Aber das ist sehr, sehr gut geschrieben, sehr in einfacher Sprache, durchaus gut nutzbar. Also ich bin ja sowieso immer für einfache Sprache. Ich finde, das ist eine gute Sache. Weil auch als normaler Bürger, ja, auch wenn ich gut schreiben und lesen kann und mich der deutschen Sprache sehr mächtig fühle, bin ich immer froh, wenn ich was lese, was nicht zu lang ist, was einfach formuliert ist. Das finde ich einfach eine gute Sache. Mhm. Und du hast noch was anderes ausprobiert und zwar YouChat, you.com. Ja. Ja, also das ist quasi so das zweite Tool, was jetzt aufkam. Ist ein bisschen anders gelagert, würde ich sagen. Ich hatte dann auch mal so nach E-Government-Gesetz gefragt. Also es hat eher so eine erklärerische Komponente. Ich würde mal so sagen, es steht zwischen einer gängigen Suchmaschine und ChatGPT. Also es ist nicht, hat nicht ganz so diese Gesprächigkeit und verliert sich nicht so schnell, sondern ist doch eher erklärend. Also es hat mehr, ja, nicht was von einem, es geht schon über Lexikon-Artikel hinaus, aber es sagt dann so, in Deutschland wird das E-Government-Gesetz durch das Gesetz über elektronische Verwaltung geregelt und so weiter. Also es ist schon ja eine gesetzte Erklärung. Ne? Und dann hatte ich nochmal weiter gefragt, ob er mir denn ein Gesetz für die digitale Transformation in Deutschland schreiben kann. Weil ich dachte, naja, also E-Government-Gesetz haben wir ja jetzt schon und da wollte er mir ja irgendwie auch kein neues schreiben. Und dann hat er das Digitrans-Gesetz vorgeschrieben. Okay. Und ja, also das war dann nicht so sehr ausformuliert, aber ja, schon ein paar Sätze dazu. Also es legt fest, wie die Verwaltung ihre Dienstleistungen und elektronischen Dienste aufbaut und anbietet, wie Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet werden müssen und welche Verfahren für die elektronische Signatur verwendet werden sollen. Also es hatte schon so gewisse Ausführungen, war jetzt aber nicht in Gesetzesform, so wie wir das kennen. Ne? Aber die Namensgebung hat er ja auch ganz gut hingekriegt. Also Digitrans G. Ja. So nennen wir in Deutschland unsere Gesetze. Ja, also es ist schon eine gewisse, ne, Logik in dem Aufbau drin. Mhm. Also ich glaube schon, das hat sich da was abgeguckt. Ne? Genau, also ich habe mir dieses you.com ja auch mal angeguckt. Und das sieht sehr, sehr nach Google oder Bing oder Ähnlichem aus, wenn man ein bisschen runterscrollt. Da schreiben sie, dass sie hier nicht dass sie nicht Bing nutzen, aber Bing nutzen. Ja, ein bisschen komisch. Powered by Microsoft Bing. Ja, ich gehe davon aus, dass die hier die Suchergebnisse aus Microsoft Bing, weil das sieht tatsächlich aus wie eine Suchmaschine. Ich kann hier auch Sachen suchen. Ich kann mir hier Dinge schreiben lassen. Ich kann mir Code schreiben lassen. Ich kann mir Bilder generieren lassen. Ich kann aber auch nach Bildern suchen. Auch hier übrigens wieder E-Government-Podcast, sehen die Cover ganz anders aus, aber alle auch wieder mit Kopfhörern und Mikrofonen. Hm. Oh, hier ist eins mit einem Fuchs. Kopfhörer und einem Fuchs. Na, es hat immerhin Variationen. Also man muss vielleicht auch nur lang genug probieren. Ja, ja, genau. Bringt es ja auch immer was anderes. Es ist auch in Teilen eben nicht reproduzierbar, ne? Das muss man auch sagen. Also wenn wir jetzt so Richtung Verwaltung denken, brauchen wir ja doch auch immer so dasselbe Ergebnis auf dieselbe Frage. Das ist da nicht gegeben. Wenn man mehrfach anfragt mit dem gleichen Wortlaut, kriegt man nicht immer dieselbe Antwort. Das ist, man kann aber, also ich konnte nicht so genau schließen, warum es sich jetzt wie verändert. Ja, was ich bei you.com ziemlich gut finde, ist, dass man verschiedene Kategorien hat, zum Beispiel Shop, und sich hier Dinge auch in verschiedensten Shops suchen lassen kann. Ich glaube, das funktioniert besser als Google, weil ja hier nicht einfach nur Algorithmen durchwurschtelt und guckt, wo ist denn Shop und wo ist denn irgendwas schon mal in dem Shop aufgetaucht, sondern hier auch logische Verknüpfungen herstellt. Also wenn ich hier in den Shop gehe und ich habe Government-Podcast gesucht, dann bringt er mir hier Bücher zu Podcasts, bringt mir Bücher zu E-Government, alles auf Englisch in dem Fall, und nicht einfach nur so hier um die Ecke das nächste E-Government-Lokal oder ähnliches. Man muss schon sagen, jetzt das sind halt auch mehrsprachige Tools, ne? Während wir jetzt ja bei den Bildern ja immer nur auf Englisch gesucht haben. Das stimmt. Muss man hier schon sagen, also da ist auch irgendwie eine Übersetzungskomponente, ich weiß nicht, ob sie DeepL benutzen oder so, irgendwas ist dahinter, was auch übersetzen kann und gar nicht so schlecht funktioniert. Ich habe mir letztens mal ein Word-Wölkchen machen lassen, also das Wölkchen habe ich schon selbst programmiert in Python, aber mal mehrere Texte generieren lassen, mit denen ich dann die Wortwolke quasi befüttert hatte für ein Bild. Und das hat ganz gut geklappt. Also da brauchte ich dann nicht selbst so viel suchen, sondern habe nacheinander ein paar Fragen eingegeben und das hat das da rausgerattert. Dann habe ich die Texte da rausgenommen, gerade reingefüttert und das hat gut funktioniert. Und weil wir gerade so schön bei Texten sind, haben wir ja noch eine Anwendung ausprobiert, die tatsächlich was für die öffentliche Verwaltung ist. Und zwar das Thema SAM-AI. Texte in leichte Sprache. Da hast du ein bisschen mehr Einblick. Ja, Flora Geske hat uns da freundlicherweise einen Link zugeschickt, mit dem wir da direkt rein können und das ausprobieren. Vielen Dank dafür. Das ist ein Tool, was aus einem Text leichte Sprache macht. Und es hat dazu auch noch die Funktion, dass man ein Glossar dabei hat und auch Synonyme nachschlagen kann. Ja, also leichte Sprache ist ja für die öffentliche Verwaltung eine super Sache, gerade für Webseiten, ne? Also, dass man eben halt kurze Sätze benutzt und aktive Aussagen und so. Und leichte Sprache ist ja auch genau definiert durch ein Regelwerk des Vereins Netzwerk Leichte Sprache. Und es ist also nicht einfache Sprache, es wird ja auch gerne mal verwechselt miteinander, ja. Also nicht das einfache Sprache, verstehen wir oft so ein bisschen, ja, Bürgersprache, und es muss bürgernah sein, aber leichte Sprache ist schon ziemlich genau definiert, wie die sein muss, was die können muss. Und wie die sich ausdrückt. Und mit diesem Regelwerk, glaube ich, ist das auch ganz gut hinterlegt. Also, dass man, wenn man Texte eingibt, schon ganz gute Ergebnisse bekommt. Ich habe es mal mit einem eigenen Text von mir probiert. Meine Texte sind meistens ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Also, meine Sätze sind oft zu lang und ja, auch schon so ein bisschen, ja, mit Fremdwörtern und so. Da war ich so semi-mäßig zufrieden. Also ich hatte so einen Text über KI, mal so ein Kapitel geschrieben und mit Digitalisierung und der Fokus liegt auf und die Quick-Wins sind und so. Das hat es mir alles rausgestrichen. Also wenn ich mal einen einfachen Text schreiben muss, dann tue ich einfach meinen komplizierten Text in das Tool rein und dann wird es definitiv total einfach. Das hat mir dann übersetzt, als vielversprechender Quick-Win hatte ich geschrieben, wurde in der jüngsten Vergangenheit ein Fokus von Digitalisierung auf die Bereitstellung von Informationen auf Websites gelegt. Integrierte Interaktionen und Transaktionen mit der Stadtgesellschaft wurden lange vernachlässigt, da sie schwieriger umsetzbar sind und mehr Aufwand und Ressourcen beanspruchen. Das hat es mir umgewandelt in, die Stadt hat viele Infos im Internet, aber die Bürger und Bürgerinnen können die Infos nicht selbst machen. Sie können nicht mit der Stadt reden. Sie können nicht mit der Stadt Geld über das Internet bezahlen. Das ist schade für die Bürger und Bürgerinnen. Also das mag es jetzt nicht komplett und hundertprozentig treffen, aber ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Vereinfachung von dem, was da steht. Also ich habe es dann auch mal mit einer Leistungsbeschreibung probiert. Wir haben ja für die Services der Verwaltung, haben wir immer diese Leistungstexte, ne, die wir, wenn wir IKFZ oder was auch immer, wenn wir einen Hund anmelden wollen, da habe ich es mal mit dem Infektionsschutzgesetz probiert. Da gibt es einen Text, der ist auch im Goldstatus von FIM, also das ist ein geprüfter Status. Ja, also da sind wirklich gute Sachen daraus gekommen. Es war, fand ich, noch besser. was da in leichter Sprache umgesetzt wurde. Also da wurde dann genau erklärt, man kann, das war, ich hatte zum Beispiel geprüft, also Gewährung für Verdienstausfallentschädigung gibt es nach dem Infektionsschutzgesetz für sorgeberechtigte Personen. Und da hat es genau das umgewandelt. Also sie dürfen das Kind darf noch nicht 12 Jahre alt sein. Das gilt nicht für behinderte Kinder. Sie müssen einen Job haben. Die Entschädigung hängt von ihrem Verdienst ab. Dann wurde gesagt, wie lange und wie viel Prozent man bekommt und so. Also das war richtig gut umgesetzt. Und ich glaube, das liegt auch schon daran, weil das Programm natürlich auf die Verwaltung auch schon trainiert wird. Also ich denke, da sind schon auch Daten wieder verändert worden und angepasst worden. Weißt du eigentlich, ob es da eine API gibt, dass man das direkt einbauen kann in eine Website oder so? So wie die Google Translator zum Beispiel? Also ich würde mal unterstellen, dass es das gibt, kann es dir aber nicht hundertprozentig sagen. Da müssen wir mal bei Some AI nachfragen. Weil ich habe Es da jetzt ist noch ja nichts schon im gesehen. Einsatz. Genau, ich habe das nämlich noch nichts gesehen dazu, aber vielleicht Ja, bin wir ich haben ja da so einen blind. Probe-Account. Ich weiß nicht, inwieweit das wird da für uns nicht möglich sein, nehme ich mal an. Nee, aber ich habe es auch in den Texten nirgends gesehen. Ne, da müssen wir nochmal nachfragen. Da müssen wir nochmal nachfragen. Aber ich gehe mal davon aus, dass da eine API dabei ist, weil das wäre ja super sinnvoll, wenn wir nicht erstmal alle Texte da reinschmeißen würden und dann wieder in die Anwendung reinbauen, sondern hier tatsächlich die Texte on the fly übersetzen, vielleicht noch irgendwie in Cache laden, dass man die nicht jedes Mal on the fly übersetzen muss. Aber das wäre eigentlich eine günstige Geschichte. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass da halt vieles, gerade wenn man es jetzt einmal im Live-Einsatz hat, Gleiches vorkommt. Ja? Also Genau. der Sachbearbeiter hat dort dann oft dieselbe Problematik wie die Sachbearbeiterin nebenan oder so. Also ja, das wäre schon eine gute Sache. Also falls es das noch nicht gibt, Grüße an Sam AI, bitte einrichten. Genau, also ich sehe es hier auf der Webseite auch tatsächlich nicht. Also wir hatten ja gesagt, dass wir auch ab und zu nebenbei mal schauen, aber ich sehe es hier auf der Webseite nicht. Ich hoffe, also Ja. ich denke mal, dass es das geben wird. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, es gibt diese Funktion mit Synonymen. Finde ich eigentlich ganz gut, wenn ich einen Text schreiben will, dass ich vielleicht mal noch ein anderes Wort einsetzen kann. Aber das widerspricht ja eigentlich der leichten Sprache. Also in der leichten Sprache sind Synonyme ja eher nicht gewünscht, muss man sagen. Und das Glossar habe ich auch mal ausprobiert. Und da ist, glaube ich, das Glossar ist ausbaufähig, würde ich mal sagen. Also da kommen manchmal so ein paar komische Sachen bei raus. Also ja. Ja, Synonyme ist so ein Tick der Journalisten. Also Ja, ich glaube auch, das ist, ja. man kann auch schöne Texte schreiben ohne Synonyme. Ja, ich hatte es versucht mit dem Begriff Digitalisierung, da liefert es dann auch irgendwie gar nichts. Während man beim Glossar, wenn man Digitalisierung eingibt, dann schon eine Erklärung kriegt. Digitalisierung heißt, neue Technik kommt ins Leben, für uns jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen befremdend vom Wortlaut. Zum Beispiel Smartphones und Tablets, ist aber inhaltlich, finde ich, noch okay so. Wenn man eingibt Bürgeramt, dann kriegt man 10 verschiedene Begriffe für Bürgeramt. Das finde ich eher so ein bisschen kontraproduktiv, muss ich sagen. Ja, vor allem steht ja überall Bürgeramt dran. Also. Ja, und wenn man dann sagt Meldehalle, was jetzt als einer der Begriffe angeboten wurde, dann ja, ist schon ein bisschen schräg, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist auch noch ein bisschen Work in Progress, ne? Wir wollen ja auch nicht zu sehr. Also es ist schon gut gemacht. Also das, was es in leichte Sprache umsetzt, ich finde schon, es hat schon was. Es gibt noch einen Mitbewerber auf dem Markt, Capito EU. Aha. Ich habe den jetzt noch nicht ausgetestet, weil ich den gerade kurz vor der Aufnahme mir rübergeschoben wurde. Aber sieht auch gut aus, kann leichte Sprache. Ich habe noch nicht ausprobiert. Ja, man weiß halt nicht so genau, auf was es Bezug nimmt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es nimmt irgendwie Keywords oder so. Also, weil es muss ja sehr viel vom Text wegfallen. Also, für welche Worte entscheidet sich's, die es übersetzt? Das war mir nicht ganz klar so. Ja, vielleicht können die Leute von SAM.ai hier unter dem Beitrag auch Ja, kommentieren genau. und uns ein bisschen aufklären. So, jetzt haben wir die ganze Liste durchgegangen, also was wir hier haben. OpenAI ist ja einer von den großen Playern. Und von OpenAI haben wir heute schon zwei genannt, also das DALL-E und ChatGPT. Und du hast auch noch was aufgetan von OpenAI. Ah ja, stimmt, ja. Also ich weiß gar nicht, wie weit, ich glaube, es ist noch nicht im Live-Betrieb, aber man bastelt momentan an etwas, das in einem 3D-Drucker münden könnte. Also da ist mir natürlich gleich eingefallen, ja, also so ein 3D-Drucker, wenn ich da jetzt ein Wort eingebe, wie Pylone oder so, dann kann ich das im Straßenbau gleich benutzen. Ich bin ja immer so gleich praktisch veranlagt, ja. Ja. Also ja, aber ich glaube, das ist noch so ein bisschen in der Mache. Also da gibt es noch kein echtes Output. Also ich habe noch nichts wirklich gesehen. Es ist so, dass dieses Programm wirft so eine Art 3D-Bild wohl aus. Also man könnte den Pylon dann quasi drehen, aber dann muss man es natürlich auch an 3D-Drucker anschließen, der dann damit funktioniert, damit man dann auch wirklich was ausdrucken könnte. Das sind, glaube ich, schon mal so erste Überlegungen, aber ist noch nicht so ganz ausgereift. Ja, das gibt's schon. Genau. Heißt Point T oder Point E. Genau, genauso geschrieben wie eigentlich fast alle dieser Namen von OpenAI. Wusstest du eigentlich, dass der E-Government-Podcast auch schon seit einigen Jahren KI einsetzt? Oh, du sagst mir jetzt wie. Und zwar, ich lasse alle meine Sendungen transkribieren. Ah, und ja, das ist ja sinnvoll. Und das macht eine KI. Also ich bearbeite die bewusst nicht nach. Also die haben so, am Anfang waren die so um die 80% akkurat. Inzwischen bin ich so bei 95-96%, dass die akkurat sind. Also man kann tatsächlich die Texte, die aus der Transkription, die Transkriptionstexte des E-Government-Podcasts, sind alle schon mit einer KI gebaut. Ja, du hast ja auch manchmal, es gibt schon so Telco-Software und so, die das ja schon in Echtzeit macht, ne? Ja. Wo du zugucken kannst, wie übersetzt wird oder also übersetzt wird quasi in Text übersetzt wird sozusagen. Genau. Es ist nur, das kann die auch tatsächlich, die kann auch übersetzen. Ich glaube, bei Teams war das so, dass du auch die Sprache auswählen konntest. Das Problem ist nur in Deutschland, weil da reicht die Bandbreite in Deutschland oft nicht. Aber ich hatte das schon gesehen. Also wir haben es fürs Studio mal benutzt. Ja. Und das lief wirklich damit und das setzt dann auch den Satz zusammen. Weil wenn du anfängst zu sprechen, ist ja manchmal gar nicht ganz klar, wo der Satz dann zu Ende ist. Genau. Aber das fängt dann wirklich an, auch so ein bisschen zu predikten, aber wartet dann auch zwischendrin ab und ändert den Satz dann rückwirkend auch nochmal ab. Das ist schon interessant und funktioniert wirklich schon richtig gut. Also wenn ich mich so erinnere früher an so Software irgendwie, die man eingesetzt hat, um Texte aufzunehmen. So, ich habe ja lange beim Anwalt gearbeitet, um das dann abzuspielen irgendwie. Das war richtig schlimm am Anfang. Und wie sich das entwickelt hat, das ist wirklich toll. Also sehr nützlich. Ja, Spracherkennung funktioniert zurzeit echt gut. Und gerade solche Texte, so Anwaltstexte, die kannst du schön durch so eine Spezial-KI durchschieben und dann setzt du nochmal eine Sekretär oder eine Sekretärin hin, die dann quasi korrigiert. Und das ist locker ein Zehntel der Zeit nur. Ja, ich träume ja immer noch von so einem schönen Voice-Bot für die öffentliche Verwaltung. Also wir machen einen und rollen den dann EFA-mäßig auf die Kommunalverwaltungen aus. Ich habe da schon mal. Den warte ich aber immer noch. Ich habe da schon mal einen präsentiert. Da konnte man ein Wunschkennzeichen über den Voice-Bot quasi bestellen. Ja, aber weißt du, so einen, der wirklich über die ganzen Belange drüber geht, ne? Also, ja, das wäre schön. Ist ja nicht so einfach. Aber der hat tatsächlich auch funktioniert. Man konnte auch tatsächlich ein Wunschkennzeichen bestellen. Er hat dann auch vorgelesen, welches Wunschkennzeichen. Wo es dann problematisch wurde mit dem Bezahlen. Das ging nicht. Hast du gesagt, ich möchte gerne bezahlen, hat es gefragt in bar und dann hast du, ja, genau, hast du das Geld über den Bildschirm rübergereicht. Nee, also wir haben tatsächlich die Anwendung so gebaut, dass man die Bezahlung rausgemacht hat, aber wir konnten demonstrieren, dass man ein Wunschkennzeichen so bestellen kann. Man kann es halt nicht bezahlen, es ist ja auch nicht Pflicht, dass das bezahlt wird. Es gibt ja viele Kommunen, wo man Wunschkennzeichen nicht bezahlen muss. Naja, die Sache ist doch auch, du musst ja auch irgendwie an das Kennzeichen sowieso rankommen, ne? Also irgendwo muss ja irgendwas abgeholt werden oder gebracht werden oder geliefert oder so. Das kommt ja nicht drum rum bei manchen Dingen. Das sagst du jetzt so in deinem jugendlichen Leichtsinn, aber Wunschkennzeichen kannst du immer wieder verlängern. Okay. Du kannst dir jetzt sagen, es gibt jetzt ein cooles Wunschkennzeichen und ich kaufe mir erst in 5 Jahren ein neues Auto. Dann musst du das halt alle 3 Monate verlängern. Ja, du, also für so spezielle Belange kann ich mir schon vorstellen. Ja, das mit dem Voice-Bot-Gänge. Wollen Sie das verlängern? Ja. Ja, aber ich meine, dafür brauchst du jetzt auch, also so kompliziert ist der Voice-Bot dann aber auch nicht, ne? Also ja, nein, vielleicht, ne? So. Nee, aber die Bestellung, man musste tatsächlich auch Namen, Anschrift und so weiter, das hat er gut erkannt. Und ja, es war eine Demo, weil aktuell hat das keinerlei. Ja, das hat keine Anwendungsfälle. Das möchte keiner. Ja, aber gerade sowas wie eine Anschrift, ne, da könnte man ja im Hintergrund dann auch eine Prüfung durchlaufen lassen, genau, durch ein Register, ne, dass man schon mal checkt, ob die Anschrift auch sein kann überhaupt, ja, ob das plausibel ist oder so. Ja, jetzt muss ich gleich wieder in meine Kiste greifen und sagen, ja, wenn wir Standards hätten, könnten wir alles das bauen. Aber naja, so ein paar Standards haben wir ja, aber das ist ja heute nicht unser Thema. Ne? Nee, das ist heute nicht unser Thema, das will ich auch nicht aufmachen. Die Hörerinnen und Hörer wissen, kenne meine Meinung dazu und ich glaube, die muss ich nicht nochmal wiederholen. Ja, aber wie schätzt du das ein, was wir jetzt gerade uns angeguckt haben, so generell mit dem Potenzial für die öffentliche Verwaltung? Ja, also ich glaube, textmäßig, das würde mich freuen. Also leichte Sprache, finde ich gut. Das hat sich auch gut gemacht. Klar, da muss man auch immer nochmal nacharbeiten oder so, aber das würde einem schon auch viel Geld sparen und Zeit vor allen Dingen. Also wenn man so eine Website wirklich so nachbearbeiten muss, dass man die alle Seiten mal in leichter Sprache anbieten will, was die meisten Webseiten ja gar nicht bieten, da geht schon richtig viel Geld und Zeit bei drauf. Wenn man das, man gibt das dann raus, dann macht das jemand, der das gelernt hat, und dann kriegt man das wieder zurück. Also das finde ich eine gute Sache. Ja, ChatGPT, finde ich so, ich finde es ein bisschen schwierig. Ja, also welche Logikfehler habe ich da drin? Manchmal macht es auch so ein bisschen komplette Erfindung. Ja, muss man schon auch vorsichtig sein, wie man mit solchen Tools dann umgeht. Ja, ist für die Verwaltung vielleicht nicht so ganz geeignet. Kreativbereich, ja. Verwendung finde ich ein bisschen schwierig. Also wenn ich dann die Rechte dafür nicht habe, was kann ich damit anfangen? Vielleicht so für Labs oder mal um ein bisschen rumzuspielen, so um Ideen zu finden, finde ich ganz gut. Ansonsten ist halt so die Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit. Ich kenne die Datensätze nicht richtig oder ich weiß, dass die Datensätze komplett irgendwie aus dem Internet kommen. Also dann werden da irgendwelche Muster identifiziert. Also ich weiß auch nicht so richtig, was läuft da im Hintergrund so ab. Ja, wie funktioniert das überhaupt so richtig? Dieses ganze Konstrukt, also das Modell. Und ja, manchmal sind dann die Ergebnisse sind wohl teilweise dann von Menschen nochmal bearbeitet und so fein abgestimmt, sagt man, ja. Aber in welche Richtung geht es vielleicht? Sind da Biases eingebaut oder drin? Oder, naja, die kommen ja eh von uns, das wissen wir ja, aber die werden mit der Maschine dann vielleicht noch verstärkt. Wie weit muss ich da aufpassen? Ja, es sind so ein paar Fallstricke drin. Ja, ich weiß nicht, was denkst du? Was könnte man einsetzen? Also ich glaube, so rein, so wie sie jetzt dastehen, kann man, glaube ich, noch nichts einsetzen. Also ChatGPT oder überhaupt diese Texterkennung, ja, coole Geschichte, kann man vielleicht mal die Rede von der Bürgermeisterin vorschreiben lassen und die dann redigieren und sauber aufsetzen. Kann sich da ein bisschen Zeit sparen. Aber ansonsten sehe ich hier noch keine wirkliche, vor allen Dingen auch rechtssichere Anwendungsmöglichkeit. Aber die Tools, die zeigen alle, wo es hingeht. Und wenn wir eins gelernt haben, die Entwicklung ist total schnell. Und die Maschinen, die wir aktuell zur Verfügung haben, sind total schnell. Und ich glaube, dass hier wir schon in diesem Jahr schon Anwendungen sehen werden, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Ja, das denke ich auch. Es wird mehr davon geben, von dem, was wir, glaube ich, heute besprochen haben. Und es wird in einer gewissen Art funktionsfähiger sein, hoffentlich, ja. Mhm. Ich denke auch so, diese Mensch-Maschine-Schnittstelle ist auch so langsam am sich verschieben, ne? Also wir merken so ein bisschen, ja, wir haben so ein bisschen mehr Assistenz vielleicht, ja, so. Das denke ich auch. Ich hatte einen Artikel in der Washington Post letztens gelesen und da hatte Nick Bostrom gesagt, das ist ein Philosoph, ja, also dass das Weltbewegende an dieser ChatGPT oder an anderen Systemen, die momentan aufkommen, eben nicht das ist, was es ist, sondern das, was es ankündigt zu sein. Und ich glaube, da ist was dran. Also. Da würde ich voll mitgehen. Okay. Tabea, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir das mit mir angetan hast, die Dinge anzuschauen und auszuprobieren. Ja, du immer wieder gerne, Thorsten. Ich finde, wir sollten das eigentlich ein paar monatlich wiederholen. So. Also da wird ja dieses Jahr noch viel kommen. Also einmal sollten wir auf jeden Fall noch machen. Das nehmen wir uns vor. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr vielleicht Entwickler von solchen Anwendungen seid, sowas wie ChatGPT oder Ähnlichen, meldet euch doch einfach mal und vielleicht können wir mit euch mal in einer etwas größeren Runde diskutieren und hier auch vielleicht mal in den Maschinenraum schauen. Ich fände es super spannend. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört.